Der Text war verständnisvoll, voller Mitleid für die Schicksalsschläge, die die Arbeitslosen erleiden mussten, Krebs und so. Die Reporter erklärten die traurigen Einzelfälle und deren Lebensgeschichten, um zu verstehen, warum es immer noch Abschaum gibt, obwohl die Wirtschaftslage so gut ist. Ich las die ersten paar Absätze auf Papier im Büro. Dann öffnete ich den Text online und durchsuchte ihn nach der Buchstabenfolge arm. 3 Wörter wurden markiert. Charme, harmlos und warmherzig. Natürlich ging es dabei immer um die Sozialarbeiterin. Um ihre Warmherzigkeit, mit der sie die Herzen der Arbeitslosen gewann, die mehr ihr zuliebe in den Jobs blieben, vor denen sie sich fürchteten, als aus eigenem Interesse. Wie dumm sie sind, wie leicht zu manipulieren von so einer gütigen Frau, konnten die Leser denken und in sich hineinschmunzeln.